Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Schönen guten Morgen. Ich begrüße erst einmal die Oberbürgermeisterin aus Bochum, die jetzt im Anschluss an meinen kleinen Redebeitrag auch eine Begrüßung macht. Vielen Dank dafür. Und wir hatten gestern schon Erfahrung mit einem Hausmeisterdienst. Ich hoffe, dass der Hausmeister auch heute hier ist. Liebe Piraten, als ich am 28. April diesen Jahres an dieser Stelle stand und meine Bewerbungsrede hielt, da habe ich auf etwas aufmerksam gemacht, das heute in Erinnerung zu rufen ist. Es war meine dritte Herausforderung, die ich für die Amtszeit als Bundesvorsitzender gesehen habe. Auch gute Politik ist nicht frei von Krisen. Ich habe gesagt, dass es eines Tages keinen Applaus für die Piraten geben wird. Keinen Applaus. In den letzten Wochen haben wir dieses alles schmerzlich spüren können. Jetzt sind wir zusammengekommen, um uns neue Positionen zu geben. Wir sind zusammengekommen, um uns darauf zu konzentrieren, auf was es ankommt. Wir wollen Politik machen. Gute Politik. Mit einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss des Parteitags hier in Bochum am Sonntag wird uns das hoffentlich auch gelungen sein. Es ist aber nicht nur gute Politik, die wir machen wollen. Es ist auch an der Zeit, sich darauf zu besinnen, dass wir gemeinsam Politik machen wollen, ohne einander zu beschimpfen, zu missachten oder zu ignorieren. Auch ich habe Fehler gemacht und dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ich finde es aber jetzt wichtig, dass wir wieder mehr Freude, Lust und Spaß an der politischen Arbeit zurückgewinnen. Ich glaube, es ist diese Frische und die Gemeinsamkeit, die uns als Partei attraktiv macht. Wir sind angetreten, um ein anderes politisches Klima in diesem Land zu entfachen. Packen wir es auch an. Denn mit den hier in Bochum neu beschlossenen Positionen werden wir dann das Profil der Piratenpartei weiter schärfen. Wir werden erreichen, dass wir die Menschen mit unseren innovativen, offenen, auf Teilhabe und Beteiligung setzenden politischen Ansätzen überzeugen. Wir werden erreichen, dass es die Piraten als die sozialliberale Kraft der Informationsgesellschaft wahrgenommen werden kann. Eine politische Kraft, die in unserer Gesellschaft fehlt. Es ist unser unverwechselbares Profil. Hier können wir uns eindeutig gegenüber anderen Parteien abgrenzen. Ich selber bin vor ein paar Jahren Pirat geworden, weil mir genau dieses fehlt. Es fehlt an einer Stimme, die unsere verfassungsrechtlich verbürgten Bürgerrechte betont und sie zu schützen versucht. Unter den demokratischen Staaten sind wir nämlich in diesem Land oftmals Weltmeister darin, durch unverhältnismäßige, manchmal dramatische Einbrüche in die Privatsphäre Bürgerfreiheiten zu beschränken und damit die Freiheiten unbescholtener Bürger einzuschränken. Es fehlte bislang an einer bürgerrechtsorientierten Politik, die sich diesem Vorhaben entgegenstellt. Aus meiner Sicht können das nur die Piraten sein. Aber wir dürfen auch Lücken lassen. Menschen werden sich für die Piratenpartei entscheiden, nicht weil sie als Partei jedes Sachthema besetzt. Nein, ich glaube, dass Menschen die Piratenpartei primär wählen werden, weil sie ihrer Wertehaltung, ihrer Mentalität oder ihrer Lebenseinstellung entspricht. Weil Piraten offen, tolerant, sozial, liberal, aufrichtig und politikinteressiert sind. Piraten werden gewählt, liebe Bundestagsparteien, weil sie nicht nur leere Versprechungen bieten. Piraten werden gewählt, weil sie durch aktive Teilhabe für diese Demokratie sich einsetzen und engagieren möchten. Und weil wir uns den gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft stellen und diese gemeinsam miteinander lösen möchten. Ohne Probleme ständig vor uns herzuschieben. Ohne Vorgabe von oben im Wettbewerb mit gleichberechtigten Ideen. Nutzen wir hierfür 11 kleine Hilfestellungen, 11 einfache Haltungen, die jeder beherzigen kann. 11 Dinge, um uns neu zu positionieren. Erstens, wir sind eine Bürgerbewegung, eine Bürgerrechtsbewegung und keine Volkspartei. Zweitens, wir stehen für das Prinzip der Basisdemokratie. Das bedeutet, wir müssen mit Hilfe digitaler Medien die Möglichkeiten der politischen Teilhabe offensiv ausbauen. Viel stärker als bislang. Drittens, die Basis entscheidet über die politische Richtung. Mitglied der Piratenpartei zu sein, bedeutet, mitbeteiligt zu sein und zur Mitarbeit eingeladen zu werden. Unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht oder Ethnie müssen die jeweiligen politischen Interessen vorurteilsfrei eingebracht werden können. Die Chancen für gleichberechtigte Teilhabe sind auch in der Piratenpartei zu verbessern. Viertens. Offenheit und Transparenz sind entscheidende Voraussetzungen für die Demokratie. Fünftens. Das Internet, das Netz ist der Schlüssel und das Verbindungsglied unseres Zeitalters. Sichern wir dessen freie und ungehinderte Kommunikation und Beteiligung. Sechstens. Politik kann nur relevant sein, wenn sie die Menschen mit einbezieht. Schaffen wir die Voraussetzungen hierfür. Wir wollen die Menschen an den politischen Entscheidungen beteiligen. Siebtens. Politik gleicht Verantwortung. Wir wollen Verantwortung zeigen und tragen. Achtens. Wir müssen strategisch handeln, nicht taktisch. Wir wollen den Stil der Politik ändern, nach außen wirken. Überwinden wir unseren Hang zur Eigenbeschäftigung. Neuntens. Politik besteht darin, den Hoffnungen der Menschen gerecht zu werden. Achten wir darauf. Zehntens. Die Vielfältigkeit unserer Partei spiegelt die Vielfältigkeit der Gesellschaft wider. Und schließlich, wir haben dazugelernt, wir können aus Fehlern lernen. Diese 11 Punkte sind es, die uns einzigartig machen und bislang zu den vielen Erfolgen geführt haben. Wenn wir ihnen folgen, dann sind wir stark und wir werden erfolgreich sein. Am Ende wird es den Menschen nämlich darum gehen, eine andere Kultur in die Parlamente zu bringen. Danach werden sie die Parteien bewerten. Und nur die Piraten sind es, die diesen Neustart für die Demokratie in diesem Land erreichen können. Lassen wir also den Vortragsreisenden Steinbrück hinter uns, belächeln wir die solide Hausfrau Angela Merkel, grenzen wir uns positiv von der konservativen Protestantin Göring-Eckardt ab. Wir sind Piraten. Zum Abschluss möchte ich im Namen des Bundesvorstands noch eine Bitte an euch richten. Wir möchten ein Meinungsbild von euch einholen, welchen Inhalt der nächste Parteitag haben soll. Wir müssen Programm machen, aber es gibt auch Stimmen, die im Mai 2013 einen neuen Vorstand wählen möchten. Wir sollten diese beiden Tage hier in Bochum nutzen, nicht um darüber zu sprechen und zu diskutieren, was wichtiger sein könnte. Ich möchte euch deshalb bitten, die jetzt vielen Gespräche abseits der Agenda heute auch dafür zu nutzen, um zu klären, welchen Verlauf der nächste Parteitag haben soll. Heute Nachmittag um 17 Uhr werde ich die Versammlungsleitung bitten, mir das Wort zu geben und in dieser Frage ein Meinungsbild einzuholen. Programm oder Personenparteitag. Euer Feedback ist uns wichtig. Aber jetzt gilt es, machen wir Politik, bevor uns der Hausmeister rausschmeißt. Schönen Tag. Sehr geehrter Herr Schlömer, liebe Delegierte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was habe ich falsch gemacht? Mitglieder, keine Delegierten. Da sieht man schon, was man alles falsch machen kann. Aber ich habe ja gerade gehört, Sie sind tolerant und Sie verzeihen mir diesen Fehler. Dankeschön. Also ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen hier in Bochum im Ruhrkongress. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, das hier zu sehen. Lauter? Wir lassen uns nicht irritieren. Also ich soll mich nicht irritieren lassen. Ich finde das toll, wie man hier Hilfestellung von rechts und links bekommt. Das ist einfach klasse. Aber das zeigt eben auch, dass hier eine völlig andere Stimmung herrscht. Und das finde ich ganz großartig. Ich freue mich auch sehr, ja, dass irgendwie rundrauf, runter, so ist wunderbar. Ich freue mich auch sehr, dass Sie Bochum als Ihren Ort gewählt haben für den Bundesparteitag. Das trifft, und ich möchte das auch als Oberbürgermeisterin noch mal ausdrücklich erwähnen, es trifft zurzeit eine Stimmung auch hier in Bochum, die großes Medieninteresse hat. Sie wissen, wir sind im Moment medial sehr unterwegs als Stadt. Das hat zu tun mit einer Situation, die muss ich nicht weiter beschreiben. Aber, meine Damen und Herren, ich muss auch sagen, es ist schon bemerkenswert, was sich im Moment abspielt. Wir haben gerade gehört, Ihre 11 Thesen, die ich wirklich toll finde, die man auch sehr unterschiedlich interpretieren kann. Dazu gehört eben auch zu sagen, wir wollen Transparenz. Man muss aber auch mal feststellen, dass die Transparenz darin besteht, festzustellen, dass man für alles nicht gute Regeln gehabt hat und bestimmte Dinge nicht gut geordnet waren und dass die Transparenz eben dazu führt, dass man auf manche Fragen auch keine Antwort geben kann. Was sich im Moment da abspielt, ich hoffe einfach, dass wir zu einer Kultur auch des Miteinanders und einer Kultur des gegenseitigen Anerkennens und sich Respektierens kommen, denn auch das gehört zu einer Politik des Miteinanders und zu einer Politik der Verständigung. Ich hoffe, wenn ich das so allgemein gesagt habe, Dankeschön, dass Sie wissen, was ich meine, denn manchmal muss man auch einen Schlussstrich ziehen und einfach wieder neu anfangen können und nicht immer wieder im gleichen Topf rumrühren. Und ich glaube, nach dem, was Sie auch gerade gesagt haben und diskutiert haben, ist das für Sie auch sehr, sehr wichtig. Wenn Sie heute hier in Bochum tagen, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit, sich auch in der Stadt, in der Region umzuschauen. Wir sind eine Stadt, die viel bewegt hat, die in vielen Krisensituationen immer wieder einen Weg gefunden hat nach vorne. Und ich glaube, auch das werden Sie wissen, dass das Ruhrgebiet, die Metropole Ruhr, eine Zeit hinter sich hat, eines, wie ich finde, großartig gemeisterten Strukturwandels. Ich weiß, Sie haben ganz viele Anträge heute zu diskutieren und ich will das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber lassen Sie mich nur eins sagen. Bochum war eine Stadt, die lebte von Kohle und Stahl. Hier waren 45.000 Arbeitsplätze im Bergbau, die verloren gegangen sind. Und wir haben immer wieder neue Perspektiven entwickelt und Wege gefunden, wie man nach vorne schaut und wie man den Menschen, die hier leben, Arbeit geben kann und damit auch eine Lebensqualität geben kann. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir sind mittlerweile eine Stadt, die immerhin noch 30% an industriellen Arbeitsplätzen hat. Aber wir sind auch eine Stadt mit 42.000 Studenten mit 7 Hochschulen. Und das gibt Perspektiven auch für das, was wir in Zukunft machen wollen. Gesundheitswirtschaft, Geothermie, IT-Sicherheit, alles Themen, die uns bewegen und wo wir versuchen, auch hier Alternativen zu schaffen. Wir sind immer eine Stadt gewesen, ich habe das mal in der Zeitung gelesen, die sich wieder neu erfindet. Und das finde ich toll, denn das bedeutet Bewegung, dass man nicht stillsteht, dass man sich mit den Problemen heute auseinandersetzt. Und ich denke, das trifft auch genau den Nerv Ihrer Partei. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit hier in Bochum, dass Sie Dinge klären und diskutieren können und zu Lösungen kommen. Und in diesem Sinne seien Sie noch mal alle ganz, ganz herzlich willkommen hier in Bochum. Ein herzliches Glück auf an Sie und einen guten Bundesparteitag wünsche ich Ihnen hier im Ruhrkongress der Stadt Bochum. Herzlichen Dank und alles Gute. So, dann kommen wir jetzt zu Antrag PA091. Ich bitte den Antragsteller oder die Antragstellerin, ihren Antrag in kurzer, kompakter Rede vorzuhalten. Und ich weise darauf hin, dass auch für euch die 2 Minuten gelten. Die Piratenpartei war noch nie eine Ein-Themen-Partei. Schon gar keine Kein-Themen-Partei. Von Anfang an durchzog unsere Forderungen ein roter Faden. Wir sehen diesen roten Faden als Freiheit, Transparenz und gerechte Teilhabe. Wir, leider sind wir jetzt nur 3 von uns 4, aber wir, das sind Laura, Wirtschaftsinformatikerin aus Berlin, André, der leider noch nicht da sein kann, Dozent für Wirtschaftspolitik aus Baden-Württemberg, Nikolas, Volkswirt von hier aus Nordrhein-Westfalen, die unzähligen Piraten, von denen hoffentlich heute viele hier sind, die in Wiki und Liquid Feedback zu diesem Antrag etwas beigesteuert haben, und meine Wenigkeit, der als Physiker zwar nicht viel mit Wirtschaft am Hut hat, aber als aussichtsreicher Kandidat für den nächsten Bundestag unbedingt ein Wirtschaftsprogramm braucht, mit dem er arbeiten kann. Diese Grundwerte, Freiheit, Transparenz und Teilhabe, sind es, die wir in unseren Entwurf haben einfließen lassen. Und es fiel uns leicht, denn so viel davon steht schon bereits zwischen unseren beschlossenen Inhalten. Punkte wie die Befürwortung freien Wettbewerbs oder das Recht auf sichere Existenz und Teilhabe, Reset durch BGE, sind Wirtschaftsinhalte und bereits Teil unserer Positionen. Entstanden ist ein Entwurf, der zum einen die grundlegende wirtschaftliche Ausrichtung der Piratenpartei endlich ausdrücklich formuliert und zum anderen ein starkes Fundament für eine weitere Entwicklung auf diesem Gebiet darstellt, ohne mehr als nötig einzuengen. Dabei ist er so geschrieben, dass er auch ohne Wirtschaftsstudium verstanden werden kann und deswegen den Menschen leicht vermittelbar ist. Und das ist auch wichtig so, denn alle Fragen, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind, werden auch angesprochen und müssen ihnen vermittelt werden. Diese Fragen sind sehr vielfältig und dieser Entwurf bietet Antworten. sei es der Mindestlohn, der bis zur Einführung von Reset als Brücke fungieren soll, oder unsere Vorstellung eines wirklich gerechten Steuermodells, in dem auch hohe Einkommen und Vermögen ihren Beitrag leisten zu einem handlungsfähigen Staat, oder unsere Haltung zu Europa, die beinhaltet, gerade auch bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen, nicht nur auf nationaler Ebene zu handeln. Und damit enthält dieser Entwurf alles, was ein Grundsatzprogramm braucht, alles, was ein Wirtschaftsprogramm braucht und alles, was wir Piraten wollen. Und darum sollten wir jetzt für PA 091 stimmen. Und damit meine ich eigentlich euch, weil wir machen es sowieso. Danke. Wir stimmen jetzt erst einmal über den gesamten Antrag im Ganzen ab. Und sollte er dann keine Zweidrittelmehrheit bekommen, stimmen wir über die Module ab. Das sind meines Wissens nach 17 Stück, wenn ich richtig informiert bin. Dann stimmen wir jetzt über den Gesamtantrag an. Er braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist für, respektive gegen diesen Antrag? Und ich bitte schon mal vorsichtshalber den Wahlleiter auf die Bühne. Dann mal die Nein-Karten bitte runter. Nur die Nein-Karten runter, die Ja-Karten rauf. Okay, und wir trennen das wieder. Also nein, Ja runter, Nein rauf. Wer ist dagegen? Das ist auf jeden Fall keine Zweidrittelmehrheit. Liebe Leute, wir haben die Logistik noch nicht ganz im Griff. Auszählen wäre jetzt gerade ganz blöd. Das würde. Ja, nachdem wie das hier aussieht, es müssten doppelt so viele Ja wie Nein. Das haben wir nicht. Vielleicht sollten wir sind schneller fertig, wenn wir es nach Modulen machen. Und einige Module haben dann vielleicht eine Zweidrittelmehrheit. Die anderen, die das nicht haben, sind wahrscheinlich eher problematisch. Das wäre jetzt wahrscheinlich die elegantere Geschichte. Aber es ist natürlich eure Entscheidung. Wenn ihr jetzt mehrheitlichen GO-Antrag auf Auszählung zustimmt, dann haben wir jetzt ein bisschen Delay. Sehe ich einen GO-Antrag auf Auszählung? Sehe ich einige. Na toll. Gibt es dazu auch Gegenrede? Auch einige. Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir auszählen wollen. Alternative dann wäre eine modulare Vorgehensweise. Alles klar. Der Jurist vom Dienst und ich haben uns beraten. Wir fahren so weiter fort, dass wir jetzt erst über diesen Antrag abstimmen und dann PA 444 machen, da die Abstimmung schon begonnen hat. Dazu ist kein Protest möglich, danke. Und wenn es danach nochmal Abstimmungsbedarf ist, gibt es den GO-Antrag auf Wiederholung der Abstimmung. Wir gehen jetzt in die modulare Abstimmung und kommen zum Modul 1, Präambel. Wer ist für, respektive gegen Modul 1? Der Wahlleiter teilt mir mit, dass ihr die Karten runternehmen könnt. Die Wahlleitung, also alle drei, sagen, dass wir das schriftlich per Approval machen, da das deutlich schneller ginge und dann eindeutig das Ergebnis feststeht. Hallo, wir werden offen über 2a oder b abstimmen. Den Teil machen wir offen. Danach werden wir über den gesamten Antrag geschlossen abstimmen, und zwar über alle Module und das vorher entschiedene Modul. Wenn wir diesen Antrag annehmen, ist es eine Grundlage für unser Wahlprogramm. Andere Anträge, die da konkurrieren, wie der nachfolgende Antrag, würden dann das, was wir im Wahlprogramm haben, ändern und oder ergänzen. Das heißt, die fallen nicht weg. Ich eröffne hiermit diesen Wahlgang. Liebe Piratinnen und Piraten, wir haben ein Wirtschaftsprogramm. Ich werde jetzt verkünden, welche Teile wir davon haben. Modul 1. 894 Ja-Stimmen, 402 Nein-Stimmen mit 68,98% angenommen. Modul 2. 800 Ja-Stimmen, 524 Nein-Stimmen mit 60,42% leider nicht angenommen. Modul Nummer 3. 912 Ja-Stimmen, 388 Nein-Stimmen mit 70,15% angenommen. Modul Nummer 4, 919 Ja-Stimmen, 387 Nein-Stimmen mit 70,37% angenommen. Modul Nummer 5, 881 Ja-Stimmen, 413 Nein-Stimmen mit 68,08% angenommen. Modul Nummer 6, 856 Ja-Stimmen, 434 Nein-Stimmen mit 66,35% nicht angenommen. Modul Nummer 7, 858 Ja-Stimmen, 421 Nein-Stimmen mit 67,08% angenommen. Wir haben ein Wirtschaftsprogramm, zumindest eine Grundlage. jetzt kommen wir aber tatsächlich zum nächsten Antrag, der Antrag PA 444. Der Antragsteller ist Arne Pfeilsticker. Da dieser Antrag nicht konkurrierend zu dem Antrag davor ist, wird er jetzt auch ganz normal einzeln verhandelt und später abgestimmt. Ahoi, Piraten! Wir Piraten, wir stehen für Freiheit und Solidarität. Wir sind die einzige Partei, die diese beiden Dinge miteinander verbinden kann und im Gleichgewicht halten kann. Und in PA 444 haben wir das gezeigt. Wir sind für Leistungsgerechtigkeit, für Verteilungsgerechtigkeit, für Chancengerechtigkeit und wir stehen für Partizipation. Die Partizipation und Zusammenarbeit, die dieser Antrag zustande gebracht hat, welcher großer Workshop das zusammen war und welche Kraft da hineingeflossen ist, das wird euch jetzt der Arne erzählen. Der Antrag PA 444 ist nicht nur ein Antrag, der ist im Grunde genommen geronnenes Herzblut. Warum sage ich das? Bei diesem Antrag haben Hunderte von Piraten mitgearbeitet, in Hunderten von Stunden, um euch nur mal eine Vorstellung zu geben. Es kam vor, dass man gesagt hat, okay, am Samstag, lass uns um 18 Uhr treffen, damit wir dann früher fertig werden. Wann wurden wir dann fertig? Um 3 Uhr am anderen Morgen. In einer Intensität wurde hier gearbeitet, das ist unvorstellbar. Im Vorfeld hat man Auswertungen gemacht der bisherigen Arbeit der Wirtschaftsanträge und hat daraus dann herauskristallisiert, dass die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit die Grundwerte sind, die Piraten auszeichnen. Der PA 444 ist Teil eines Gesamtkonzeptes. Und das Gesamtkonzept besteht darin, dass wir sagen, an der obersten Ebene stehen die Grundwerte. Dafür stehen wir. Auf der zweiten Ebene sollen dann die einzelnen Ziele stehen, die einzelnen Visionen. Dafür kämpfen wir. Das ist unser Ziel. Und auf der dritten Ebene detailliert die Strategiepapiere, die Diskussionspapiere, die den Weg zum Ziel beschreiben, klar machen zum Ändern. Aber, Piraten, wir dürfen nicht nur die Änderung propagieren, wir müssen die Änderung selbst leben. Und dieser Antrag ist das Beispiel dafür. Ich glaube, niemand wäre traurig, wenn es nicht 600, sondern vielleicht nur 60 Anträge gewesen wären. Und genau darin besteht die Leistung. Der eine oder andere könnte nach Loriot vielleicht sagen, in Hunderten von Stunden, das ist das Ergebnis, da wird er sagen, das ist sehr übersichtlich. Aber ich möchte damit betonen, die Aufgabe, die ihr habt, ist ungefähr vergleichbar, die Technik eines Autos nach der Farbe des Autos zu bewerten. Es ist fast unmöglich. Es ist eigentlich unmöglich. Ganz besonders ist, durch die Diskussion, die sehr intensiv geführt wurde, da hat auch jeder von uns, jeder hat dann mitbekommen und hat mitgekriegt, das waren ja vom interessierten Laie bis zum Fachmann wurde hier über diese Grundwerte diskutiert. Und das Interessante ist dann, dass man merkt, ups, diesmal war man selbst derjenige, der der Nullchecker war. Und das hat diese Diskussion ausgemacht. Und das ist die Zusammenfassung. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben versucht, in einfacher und klarer Sprache die Grundwerte auszudrücken und auf die Grundwerte einzugehen, damit sie auch nicht nur von den Fachleuten, sondern allgemein verstanden werden. Und ich möchte jetzt weitergeben an Matthias. Ja, noch ein schnelles Wort von mir. Wir müssen uns mit einem Alleinstellungsmerkmal abheben den anderen Parteien. Die Grünen haben bei der Nachhaltigkeit einen Schritt in die richtige Richtung getan. Aber sie haben das Finanzsystem, das diese Nachhaltigkeit diametral verhindert im Augenblick, vollkommen außer Acht gelassen. Vielen Dank. Ich glaube, das müssen wir zusammenführen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal für die Zukunft für uns. Gut, danke für die Vorstellung des Antrages. Ich habe zunächst zwei Anträge zur Geschäftsordnung vorliegen. Als allererstes ein Meinungsbild zu dem vorliegenden Antrag PA 444. Wer würde jetzt dem Antrag zustimmen? Bitte zeigt mit euren Karten an, ob ihr für respektive dagegen wärt. Im Meinungsbild, wer würde jetzt diesem Antrag zustimmen? Das Meinungsbild ist ganz leicht durchmischt, aber ganz eindeutig positiv. Ich erteile jetzt der Person, die den Antrag übernommen hat, das Wort für ein kurzes Statement. Bitte schön. Ja, es tut mir leid, dass ich euch jetzt länger aufhalte. Michael aus Hessen. Ich möchte mich nicht inhaltlich zu dem Antrag positionieren. Mir geht es hier um das Verfahren. Wir haben hier ein knappes Ergebnis gehabt. Es gibt einen Antrag auf Auszählung und danach haben wir ein Ergebnis, was nachprüfbar und stimmig ist. Und wir werden nicht jahrelang darüber diskutieren, wie knapp es war, ob es fehlgegangen ist oder nicht, sondern ich würde gerne ein eindeutiges Statement haben, sei es dafür oder sei es dagegen. Deswegen habe ich den Antrag übernommen. Bitte stimmt eindeutig ab. So. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zu der Abstimmung über die lange Version des Antrages. Die lange Version besteht aus Modul 0 und Modul 2. Wiederum wäre eine Zweidrittelmehrheit vonnöten. Ich bitte euch, mit euren Kartenzeichen anzuzeigen, ob ihr für respektive gegen die Annahme der langen Version des Antrages PA 444 bestehend aus Modul 0 und Modul 2 seid. Wer ist dafür respektive dagegen? Das ist abgelehnt. Vielen Dank. Und zwar sehr eindeutig. Dieser Antrag ist sehr eindeutig abgelehnt, also die lange Version. So, also wir haben damit die lange Version dieses Antrages abgelehnt. Die mittellange Version dieses Antrages ist vorhin schon abgestimmt worden und ist angenommen worden. Die Zweidrittelmehrheit ist vorhin erreicht worden. Damit ist der Antrag PA 444 in der mittellangen Version bestehend aus den Modulen 0 und Modul 1 angenommen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an die Antragsteller. Dann kommen wir zur PA 585. Wo ist der Antragsteller? Der Antragsteller ist nicht zu. Dann rufe ich auf PA 298, der zu diesem konkurrierend ist. Der Antragsteller, bitte stelle deinen Antrag vor. Ja, guten Tag. Mein Name ist Franz Josef Schmidt. Ich bin Physiker aus Berlin. Und ich bin nicht der Antragsteller persönlich. Das ist Sebastian Nordhoff, Dr. Sebastian Nordhoff, der, wie ich, sehr viele Probleme kennt, die im Bereich der wissenschaftlichen Publikation vorliegen. Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung werden ja von uns allen, von den Steuerzahlern, finanziert. Und zwar eigentlich in doppelter Art und Weise. Es werden die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen finanziert, es werden die Professoren bezahlt. Die müssen dann aber nochmal Geld bezahlen, um die Publikation zu veröffentlichen. Das bedeutet, da zahlt nochmal der Steuerzahler, da geht das vom Etat der Universitäten ab. Und an dritter Instanz müssen dann alle Bürger, die diese Texte lesen wollen, nochmal bezahlen, ein drittes Mal, um daran zu kommen. Das kostet teilweise 20 Euro für 4 Seiten Text, wird ausgenutzt von den Verlagen und ist aber nach der jetzigen Rechtslage auch kein unumgängliches Ding. Man könnte nämlich mit öffentlichem Zugang, sogenannten Open Access, publizieren. Open Access, da gibt es schon Journals, die das machen im Internet, ist für viele Hochschulen leider im Moment sehr schwierig, da es keine Finanzierungskonzepte gibt für dieses Open Access. Was Sebastian Nordhoff vorschlägt, ist in meinen Augen auch von der Konzeption sehr schön gemacht worden. Er hat im Liquid Feedback zunächst ganz viele Positionen erarbeitet, die zu einem Antrag zusammengeführt. Dieser Antrag in der Zusammenführung, alle Einzelkomponenten mit über 90% im Liquid Feedback, teilweise 97% abgestimmt, kam dann eben hier in der Tagesordnung, die heute abgestimmt wurde, dann dran, ganz unabhängig von Liquid Feedback und zeigen aber ein sehr durchdachtes Konzept auf, nachdem Sebastian vorschlägt, eine solche Finanzierungsgrundlage zu etablieren. Das wäre einerseits, dass es eine Anschubfinanzierung gibt, aus Bundesmitteln ein solches Journal zu entwickeln, das vielleicht irgendwann mal völlig kostenfreie Publikationen erlaubt, die dann auch für jeden öffentlich sind. Das zweite wäre, solange das nicht der Fall ist, kann man einen Fonds entwickeln, einen Fonds auflegen. Das gibt es zum Teil schon, aber nicht als einen offiziellen Bundesfonds, der die Veröffentlichungen eben mit Open Access finanziert. Da fallen teilweise Kosten an, die Universitäten leisten vor und dafür kann es dann eben nachher jeder lesen, dass man da einen Antrag stellen kann auf Finanzierung und so Open Access einkaufen kann. Und das dritte, das finde ich eigentlich das Wichtigste, das sind die Eigenarchivierungsrechte der Autoren. Es muss möglich sein, und das ist leider im Moment nicht so, dass die Autoren von wissenschaftlichen Publikationen, die auch zumindest in ihren eigenen Unterlagen auf ihrer Webseite selbst anbieten können. Es ist im Moment so, dass der Autor selbst dann das Recht entzogen bekommt und dafür bezahlt. Ja, das ist die Rechtslage im Moment in den wissenschaftlichen Publikationen in dem wichtigen Gebiet der Forschungs- und Wissensgenerierung. Das kann eigentlich so nicht sein. Und ich stehe selber als Wissenschaftler voll hinter diesem Antrag, finde, das ist eine Bombenidee. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der Antragsteller für 585 oder 379 nicht da ist. Denn in der Tat ist es kein konkurrierender Antrag eigentlich, sondern der Antrag ist die optimale Ergänzung an die Wahlprogramm- und Grundsatzprogrammvorschläge. In dem Fall wäre es ein Wahlprogrammvorschlag, weil er sehr konkret ist, die sich mit der Fragestellung Forschungsergebnisse und Freiheit der Forschungsergebnisse, freie Zugänglichkeit beschäftigen. Er schlägt nämlich ein konkretes Modell vor, wie man das heute umsetzen kann, ohne irgendwie langwierig das Urheberrecht ändern zu müssen. Vielen Dank. Wir haben zwei Anträge auf Einigung eines Meinungsbildes. Wer würde 298 zustimmen? Wer würde nicht zustimmen? Oder wer kann das mit Nein beantworten? Damit gebe ich dem Antragsteller mit, das ist eine Mehrheit. Und dann für den P85, wer würde im Falle einer Abstimmung zustimmen? Wer kann das mit Ja beantworten? Wer beantwortet das mit Nein? Auch hier gebe ich dem Antragsteller mit, das ist eine Mehrheit. Ahoi, wir wollen euch den PA048, den Grundsatzantrag zur Inklusion, vorstellen. Die Inklusion ist eine Vision für unsere Gesellschaft. Es geht um die Frage, wie wollen wir zusammenleben und miteinander umgehen. Und daher hat die Arbeitsgemeinschaft AG Inklusion diesen Grundsatzantrag erstellt. 2009 Konferenz von Uppsala hat festgelegt, was die allgemeinen Ziele aller Piratenparteien seien. 5 Punkte eben: Freiheit im Internet, Datenschutz, Reduktion des Urheberrechts, Bürgerbeteiligung und Transparenz. Seitdem sitzen Hunderte, ja Tausende von Piraten bei uns hier überall hart am Arbeiten, um neue Programmanträge zu erstellen, über die wir hier abstimmen. Die Frage ist, gibt es da eigentlich auch was Gemeinsames? Gibt es da so etwas, was sich durchzieht überall? Nein, nein, ich meine nicht gleich eine Weltanschauung, das ist mir zu totalitär. Ich meine so etwas wie einen orangenen Faden, der vielen Anträgen gemeinsam ist. Die Antwort lautet ja, das gibt es. Auch nichts Kompliziertes, es lässt sich mit einem Begriff beschreiben, Inklusion. Das findet man bei den Anträgen zu Migranten, bei den Anträgen BGE statt Hartz-IV-Erhöhung. Das findet man bei den bildungspolitischen Anträgen, die sich um Förderschulen kümmern. Das findet man auch bei meinen Lieblingsanträgen zur Psychiatrie. Verrückt ist auch normal, die wohl leider nicht drankommen können. Bei allen Behinderten-Fragestellungen findet sich etwas Inklusion. Es ist offensichtlich das piratische Gemeinsame von ganz, ganz vielen einzelnen Inhalten. Deshalb haben wir gesagt, dann sollten wir es auch mal als einen richtigen Antrag formulieren. Gut, das Wort gibt es schon. Die Grünen sind uns da fast auf den Fersen. Aber wir können damit anfangen, einen richtigen, ordentlichen Antrag zu stellen für die Inklusion. Denn wir, die Piraten, wir sind die Partei der Inklusion. Danke. Vielen Dank. Geo-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Im Fall einer Abstimmung würdet ihr dem PA 048 zustimmen? Wer die Frage mit Ja beantworten kann, hebt bitte die gelbe Karte. Vielen Dank. Wer das mit Nein beantworten kann, hebt bitte jetzt die Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild geht stark positiv aus. Ich rufe zu weiteren Redebeiträgen auf. Ich bitte den Antragsteller ein Abschlussstatement. Mal so ganz nebenbei, wenn wir uns dafür einsetzen, dass es eine Barrierefreiheit geben soll, bedeutet das, dass wir darauf achten, dass wenn neue Sachen gebaut werden, öffentliche Gebäude umgebaut werden sollen, dass wir darauf achten, dass genau die Stellen, wo andere Leute dazukommen müssen, die es nicht so einfach haben wie jeder Einzelne von uns, der mit einer Rampe hoch muss, der eventuell aufs Klo muss, und dann ist das Klo zu klein. Dass solche Dinge beachtet werden, das ist ein absolutes Muss. Aber es wird damit impliziert. Nein, nein, nein. Wir schreiben hier nicht alles rein. Das ist ein Grundsatzprogramm, damit wir unsere Richtung festlegen und kein ganz konkretes, auf einzelne Punkte abzielendes Wahlprogramm. Das soll unsere Position als Piraten klar machen. Deshalb fehlen da auch manche ganz konkreten Äußerungen. Das ist absichtlich von uns genau so geplant. Zu zwei anderen Bemerkungen noch. Zur Frage der Psychiatrie werden wir leider nicht dazu kommen, aber es ist eine Tatsache, dass immer noch Menschen mit psychischen Störungen ausgegrenzt werden, dass immer noch die Forderung, dass ein Mensch mit internistischen, einer mit chirurgischen, einer mit psychiatrischen Problemen nicht durch die gleiche Tür, durch das gleiche Krankenhaus kommen und wieder heraus, sondern da herrscht immer noch Ausgrenzung. Diese Ausgrenzung muss aufgehoben werden. Das betrifft natürlich nicht unbedingt alle. Es gibt, da müssen wir leider auch passen, es gibt Menschen, die sind derartig gefährlich, dass sie leider in forensischen Institutionen bleiben müssen. Und zu dem Thema von Norwegen, natürlich hebelt auch Inklusion nicht das Strafrecht auf. Ich bitte, also das ist ja wohl das Allerletzte. Und zu der Anmerkung mit der Assimilation, da bitte ich doch mal ganz kurz den Antrag zu lesen. Wir haben extra geschrieben, eine Integration gegen den Willen der Betroffenen ist keine Inklusion. Sie ist als Zwangsvereinheitlichung abzulehnen. Also da sind wir, glaube ich, im Text doch auch relativ eindeutig. So, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über PA 048. Wer für PA 048 ist, hier bitte jetzt die Stimmkarten, der hier obacht seine Augen. Jetzt die Nein-Karten. Eindeutig angenommen. Wir kommen zu einem GO-Antrag von Anatol Stefanovic, der diesen begründen möchte. Ich bitte Anatol auf die Bühne, um seinen GO-Antrag vorzustellen und zu begründen. Ja, es tut mir leid, ich habe eben hier für einen Antrag gesprochen vom Saal aus, den wir auch angenommen haben. Das ist das Grundsatzprogramm Inklusion. Und ich möchte jetzt beantragen, dass wir die Abstimmung wiederholen. Und ich möchte auch sagen, warum. Ich bin eigentlich nach wie vor für diesen Antrag, aber der Antrag enthält eine Formulierung, die so extrem unglücklich ist, dass wir, glaube ich, nicht bis zum nächsten Bundesparteitag mit dieser Formulierung im Grundsatzprogramm leben können. Und das ist die Formulierung im letzten Absatz. Raum zu schaffen, Oliver Höfinghoff hat das auch angesprochen, aber das ist, glaube ich, nicht schnell genug angekommen, dass wir Menschen mit ihren gesellschaftlichen Eigenheiten und Mentalitäten, Sprache und dann kommt das problematische Wort nationalen Identitäten, dass die bewahrt und gepflegt werden sollen. Wie Oliver schon gesagt hat, geht das tatsächlich nicht. Ich habe das beim Durchlesen verstanden als kulturelle Identitäten. Das wäre völlig in Ordnung, aber es steht hier nun mal nationale Identitäten. Und deshalb würde ich darum bitten, dass wir bei einer Wiederholung der Abstimmung gegen diesen Antrag stimmen. Ich erkläre den Antragstellern gegenüber meine Bereitschaft bis zum nächsten Bundesparteitag gerne, wenn das gewünscht ist, an einer besseren Version dieses Antrags mitzuarbeiten. Und ich bin mir sicher, der würde dann ja im Mai angenommen werden. Ich sehe eine Gegenrede am Saalmikro. Gibt es die Möglichkeit, diese unglückliche Formulierung zu ändern in ethnisch, soziokulturelle Hintergründe oder etwas in der Art? Diese Möglichkeit besteht leider nicht. Gibt es eine Gegenrede zu dem Antrag? Okay, es gibt eine Gegenrede. Ich bitte das Saalmikro. Mein Vorschlag ist, dass beim Programm BPT im Frühjahr, dass dann ein Änderungsantrag für das eine Wort gestellt werden kann. Gut, wir kommen zur Abstimmung. Wer möchte die Abstimmung über den PA 048 wiederholen? Ich bitte um das Kartenzeichen. Okay, wir wiederholen die Abstimmung zum Programmantrag PA 048. Ich bitte um das Kartenzeichen Ja- oder Nein-Karten. Gut, ich stelle fest, dass dieser Antrag mit Zweidrittelmehrheit angenommen wurde. Wir kommen zum nächsten Geschäftsordnungsantrag. Ich beantrage die Abstimmung über PA 048, die ihr für eindeutig zwei Drittel Ja erklärt habt, zu wiederholen und auszuzählen. Von allen, die da oben gesessen haben, und wir haben einen sehr guten Überblick, war es eher eindeutig zwei Drittel Nein. Und darum war das sehr deutlich falsch gezählt. Gut, dieser Antrag liegt hier bereits schriftlich vor. PA 048 soll der wiederholt und ausgezählt werden. Wer ihn wiederholt und ausgezählt haben möchte, hebe bitte die Ja-Karte. Wer ihn nicht wiederholt und ausgezählt haben möchte, hebe bitte jetzt die Nein-Karte. Ich bitte die anderen Versammlungs- und Wahlleiter, sofern sie im Saal sind, auf die Bühne. So, habt ihr alle verstanden, was wir jetzt tatsächlich abstimmen? Okay, dann erkläre ich das jetzt noch einmal. Es gab einen oder gibt immer noch einen Antrag PA 048. Das ist die Sache mit der Inklusion. Und wir haben jetzt gerade beschlossen, den stimmen wir noch mal ab. Vielleicht ist vorher was nicht richtig gesehen worden. Vielleicht haben Leute irgendwelche Formulierungen vorher nicht so ganz verstanden, was da eigentlich drinsteht. Wir stimmen den PA 048, den wir vorher schon mal abgestimmt haben, stimmen wir jetzt noch mal neu ab. Die gelben Karten für Ja. Wer ist für den Inklusionsantrag PA 048? Die gelben Karten hoch, bitte. Wir haben hier einen Dissens auf der Bühne. Ich glaube, wir müssen auszählen. Okay, wir können uns hier oben auf der Bühne nicht einig werden. Ich bitte die Wahlhelfer darum auszuzählen. Liebe Piratinnen und Piraten, das ist sehr spannend. Wir hatten drei offene Abstimmungen und drei Ergebnisse. Ja, kannst du es vorne. Also bitte beim nächsten Mal euch voll überlegen, für was ihr stimmen wollt. Wir haben jetzt ein Ja von 529 Stimmen und ein Nein von 538 Stimmen. Mit 49,6% Ja und 50,4% Nein wurde es jetzt abgelehnt, nachdem es vorher, ich bin noch nicht fertig mit euch, nachdem es vorher klare Zweidrittelmehrheiten gab. Bitte überlegt euch beim nächsten Mal, wie ihr abstimmen wollt und macht's gleich richtig. Danke sehr. Zu PA 118. So, dann bitte ich dich, den Antrag vorzustellen. Prima. Hallo zusammen. Wir dürfen euch jetzt einen Antrag für die Rentenpolitik vorstellen. Wir haben über Liquid Feedback unseren Antrag eingestellt und haben dann festgestellt, dass es da mehrere Anträge gibt zu dem Thema Renten und haben uns dann im Vorfeld mit allen zusammengetan, damit wir euch jetzt hier nicht quälen müssen mit konkurrierenden oder vielen Anträgen oder sonst was, haben wir einen gemeinsamen Antrag geschrieben, zusammen mit der AK Rente und Altersarmut, mit der AG Senioren, mit der AG 60+. Und ja, stehen jetzt gemeinsam hinter dem Antrag, der hier vorgestellt wird, hinter der Präambel und den 6 Modulen. Ja, und grundsätzlich setzen wir uns ein für eine nachhaltige Bekämpfung der Altersarmut. Direkte Folge der über Jahrzehnte verfehlten Rentenpolitik. Auch für das langfristige Ziel eines BGE wird dieses Rentensystem angepasst sein. Jeder Rentner soll im Alter eine Mindestrente erhalten, welche eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Um diese Ziele zu erreichen, muss das Rentensystem so umgestaltet werden, dass die Einnahmebasis verbreitert und die Stärkeren sich angemessener mit Beiträgen an der Rentenversicherung beteiligen. Und das möchte ich einmal sagen, was ganz wichtig ist. Wir brauchen ein neues Rentensystem, nicht nur für die jetzigen Rentner, die schon teilweise in großer Altersarmut leben, sondern für die zukünftigen Rentner, für euch, die jetzt schon ständig irgendwie in irgendwelche von ihrem Gehalt die 19% abgezogen bekommen, ob sie es wollen oder nicht. Und wenn dieses Rentensystem, was wir jetzt haben, wenn das bleibt, dann werdet ihr überhaupt nie Rente bekommen. Und das geht nicht. Und deshalb brauchen wir ein neues Rentensystem, in das alle einzahlen, in dem Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Beamte und Einkommen aus großem Vermögen und auch Gruppen, die jetzt zum Beispiel berufsständige Versorgungssysteme einzahlen. Alle müssen in die neue Rentenkasse einzahlen, damit wir eine große Basis haben, damit wir eine Mindestrente bekommen. Denn was in Zukunft auf uns zukommt, die 400-Euro-Jobber, die Minijobber, die Leiharbeiter und so weiter, die werden, wenn die in Ruhestand gehen, werden die in ganz große Altersarmut kommen. Und das können wir nicht zulassen. Außerdem müssen wir die Beitragsbemessungsgrenze, die zurzeit 5.700 Euro ist, die müssen wir aufheben. Es kann nicht sein, dass jemand, der 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Euro verdient, 19% davon abzweigen muss vom Brutto an die Rentenkasse. Und alle, die über 5.700 Euro verdienen, sei es 10.000, 20.000 oder 25.000, brauchen immer nur von 5.700 Euro die 19% zahlen. Das ist nicht gerecht. Also unser System besteht ja aus drei Stufen. Die ersten beiden Stufen haben meine beiden Vorredner schon vorgestellt. Die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, wir wollen eine Betriebsrente für alle, die arbeiten. Und zwar eine Betriebsrente, die vor Insolvenz geschützt ist und die der Inflation angepasst wird. Und als drittes Modul hätten wir gerne noch eine private zusätzliche Vorsorge für die, die sich leisten können, abseits von Rürup und Riester und Bank- und Versicherungsmodellen, die es jetzt gibt, sondern einen Fonds, einen Staatsfonds, der niedrige Beiträge hat, wo wirklich von dem Geld, das man einzahlt, auch was übrig bleibt. Nicht, dass sich die Versicherungsvertreter und die Bank ihre Taschen füllen, sondern dass von den Einzahlungen auch wirklich Geld übrig bleibt. Dann haben wir noch das sechste Modul. Das sechste Modul besagt, dass wir keine Steuern auf die Auszahlung der Rentenbezüge erheben möchten. Es macht keinen Sinn, dass der Staat Geld auszahlt, um es gleichzeitig wieder einzuziehen. Das ist ein Verwaltungsaufwand, den wir uns sparen können. Danke. Und GO-Antrag auf. Meinungsbild. Ich bitte darum zu wissen, wer diesem Antrag jetzt so zustimmen würde für das Grundsatzprogramm. Und zweites Meinungsbild, wer dem Antrag als Positionspapier zustimmen würde. GO-Antrag auf Einigung eines Meinungsbildes. Würdet ihr diesem Antrag im Grundsatzprogramm zustimmen? Wer das mit Ja beantworten kann, hebt bitte jetzt die Karte. Jetzt die Nein-Karte. Wer dagegen oder wer das mit Nein beantworten kann? Ich gebe dem Antragsteller mit, das ist ein positives Meinungsbild. Wer würde den Antrag lieber als Positionspapier sehen? Bitte, wer das mit Ja beantworten kann, bitte jetzt die Ja-Karten. Und jetzt bitte die Nein-Karten, für wer Nein sagt. Wir würden es dann lieber als Programm sehen, wenn ich die zwei Sachen vergleiche. Obwohl in der Tagesordnung die Reihenfolge anders angegeben ist, halte ich es für sinnvoll, nach der Nummerierung der Anträge vorzugehen, da sie alle konkurrierend sind. Und deswegen fangen wir bei der niedrigsten Nummer an und das ist PA 010, globales Handeln. Ich bitte einen Antragsteller nach vorne. Ja, mein Name ist Markus Hoffmann. Ich habe zusammen mit Alfred Horn den Antrag PA 010 gestellt. Es ist ein kompaktes, aber doch relativ umfassendes Programm für die Außenpolitik, für die internationale Politik. Der nennt sich globales Handeln. Dieser Antrag steht in einer gewissen Kontinuitätslinie. Also auch der Antrag 481, 480. Diese beiden Anträge sind auch innerhalb dieser Kontinuitätslinie, nämlich der PA 010 baut auf diesen beiden Anträgen aus. Also viele Formulierungen sind übernommen. Einzelne für mich entscheidende Formulierungen sind aber anders. Und auch der PA 018 baut thematisch auch wiederum auf dieser Kontinuität auf. Also ich denke mal, diese vier Anträge haben eine gewisse Kontinuität, sind auch in mehreren Arbeitsgruppen bearbeitet worden. Also beispielsweise AG Friedenspolitik, AG Außenpolitik, Untergruppe Verteidigung und AG Entwicklungspolitik. Besonders wichtig an dem Antrag, und das ist auch eines der wichtigen unterscheidenden Elemente zu den anderen Anträgen, ist uns die Zusammenfassung, die ersten zwei Sätze. Ich lese sie deshalb nochmals vor. Leitmotiv für das Engagement ist das Engagement für Menschenrechte und eine gerechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wir treten weltweit für die Förderung der Zivilgesellschaft und die Lösung von Konflikten mit friedlichen Mitteln ein. Danach gibt es den Antragtext in 7 Punkten und er schließt mit dem 7. Punkt. Wir Piraten setzen uns für zivile Konfliktlösungen ein und wollen die Friedens- und Konfliktforschung stärker fördern. Wir unterstützen das Konzept von unbewaffneter ziviler Krisenprävention. Diese zwei Punkte sind unseres unseres Erachtens die wichtigen, die diesen Antrag weitergehen lassen und ihn zu einem breiter konsensfähigen Antrag machen gegenüber den anderen, die bald vorgestellt werden. Vielleicht noch mal zu den Unterschieden dieser Anträge. Also einmal ist der Antrag PA 010, bei dem das ist der einzige Antrag von diesen vier genannten, der die Möglichkeit der modularen Abstimmung hat. Also wenn hier zu einem einzelnen Punkt, wenn es hier keine Mehrheiten oder Zweifel geben sollte, dann könnte man den Antrag aus modular abstimmen. Während das bei PA 480 und 481 nicht der Fall ist, da wollte ich noch mal auf eine Änderung hinweisen, die wir hier bei PA 010 gemacht haben im Vergleich zu PA 480, der sogenannten Potsdamer Variante, oder 481, dem ursprünglichen Text. Also bei 481 steht beispielsweise unter Punkt 6, jeder Mensch hat Anspruch auf Ernährung, Bildung, eine medizinische Grundversorgung, freie Religionsausübung und sexuelle Selbstbestimmung. Wir sehen uns konkret gefordert, diesen Anspruch auch weltweit, praktisch überall auf der Welt einlösbar zu machen. Das steht hier im Punkt 6 bei PA 481 und ähnlich formuliert bei Punkt 5 in PA 480. Und ich denke mal, das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, ja hoppla, wie weit soll denn das gehen, dieses Engagement, diesen Anspruch, dieses weltweit einlösbar zu machen. Damit kann nämlich durchaus auch eine militärische Intervention gemeint sein. Das lässt diese Formulierung zu, diese Deutung. Und deswegen, denke ich mal, sollte PA 480 und 481 sollte nicht positiv abgestimmt werden. Und PA 010 hat diese Formulierung nicht mit drin und entspricht also von meiner Hinsicht her einer möglichen. Also deswegen kann man PA 010 zustimmen. Ahoi, Antrag PA 018 ist ein Konsensantrag. Das heißt, der enthält erst einmal bis zum Zeitpunkt der Antragserstellung, also etwa September, Oktober, alle Anträge, die es bisher gab, sowohl aus dem Bereich Außenpolitik, AG Außenpolitik, aus dem Bereich AG Entwicklungspolitik, aus dem Bereich AG Friedenspolitik, einzelne Anträge eingeschlossen, die Anträge von Neumünster. Ich habe daraus also quasi ein Destillat gezogen, mit dem Ziel, einen Antrag zu bekommen, der wirklich die Grundsätze der Piratenpartei übertragen auf die Außenpolitik wiedergibt. Ihr könnt den Entstehungsprozess im PET verfolgen, wenn ihr dann noch Lust habt. Ich habe ihn dann abgestimmt mit dem Grundsatzprogramm. Das ist ein Unterschied zu allen anderen Anträgen aus dem Bereich Außenpolitik. Die haben sich nämlich berufen auf den Piratenkodex, sage ich klipp und klar, war ich nicht mit einverstanden. Ich habe gesagt, Grundsatzprogramm muss abgestimmt werden mit dem Grundsatzprogramm. So, die Unterschiede bestehen darin, dass Antrag PA 018 als einziger auf die Souveränität der Staaten eingeht. Die Achtung der Souveränität der Staaten, das halte ich für außerordentlich wichtig, denn Souveränität der Staaten achten bedeutet zum Beispiel, keine Intervention zu unternehmen. Des Weiteren, das ist der eigentlich im Kern piratige Grundsatz, dass der Souverän eines Staates das Staatsvolk ist und dass dieser Grundsatz, der für uns selbst gilt, weil er im Grundgesetz enthalten ist, genauso gut für andere Staaten gilt. Da ist es nämlich in der Praxis immer so, dass im Grunde der Souverän, ob das jetzt ein Diktator ist oder ein König oder irgendein Regime, ist völlig gleich, wird als Souverän angesehen, was das Staatsvolk selber denkt, interessiert im Großen und Ganzen nicht. Und hier hat unser Internet tatsächlich eröffnet, dass die Möglichkeit, durch die zahlreichen, auch privaten Kontakt-Mail-Kontakte, die wir ins Ausland haben, durchaus die Stimmung in diesen Ländern aufzufangen und zu wissen. Eine Sache, die natürlich wissenschaftlich noch weiter erforscht werden muss, aber es ist grundsätzlich möglich. Ein weiterer Unterschied ist, dass Antrag PA 018 ein klares politisches Ziel enthält, nämlich die Rückkehr zur Verrechtlichung der Außenpolitik. Das war unser politisches Ziel bis zur Wiedervereinigung. Danach ist das ersetzt worden, mehr oder minder durch Machtpolitik. Ihr habt das vielleicht, auch wenn ihr euch nicht für Außenpolitik so sehr interessiert, mitbekommen, dass uns diese Änderung des politischen Zieles überhaupt nicht gut getan hat. Wenn ihr euch erinnert, es gab zum Beispiel Anträge, uns als ständiges Mitglied der UNO aufzunehmen. Davon können wir heutzutage nicht mehr träumen. Das sind also die grundlegenden Unterschiede. Wie gesagt, das ist ein Konsensantrag. Ihr seht, die anderen konnten sich nicht so sehr einigen. Es hat kein anderer gemacht. Also habe ich jetzt gemacht und habe es vor Nordrhein-Westfalen gegenlesen, überprüfen und sozusagen bearbeiten lassen. Was ihr haben wollt, müsst ihr jetzt beschließen. Hallo Piraten, jetzt Außenpolitik. Ich wünsche mir für unser außenpolitisches Programm einen kurzen, knackigen Teil, der deutlich macht, worin sich die Piraten von den anderen Parteien unterscheiden. Und ich glaube, wenn wir eine internationale Piratenbewegung sein sollten, dann ist es wichtig, auch in der Außenpolitik deutlich zu machen, dass es nicht unser Kernanliegen sein kann, für nationale oder europäische Interessen zu streiten, sondern es ist Aufgabe der Piratenpartei, für die Interessen aller Menschen einzustehen. Was ich unter Interessen aller Menschen verstehen möchte, im ersten Schritt, das habe ich versucht, anhand der Begriffe Demokratie, Transparenz und Freiheit umzusetzen. Und wenn ich mir die Demokratie auf diesem Planeten angucke, dann ist es nicht mal mehr Stückwerk, sie ist nicht vorhanden. Es gibt Organisationen wie die UN, wie die WTO, wie der IWF, und diese Organisationen sind schon längst Teil einer irgendwie gearteten Weltregierung geworden. Und diese Weltregierung ist kaum oder gar nicht demokratisch legitimiert. Diese Regierung greift in die Rechte der Staaten ganz massiv ein. Und es sollte ein Kernanliegen sein, im Rahmen einer globalen Verfassung so etwas zumindest in etwas geordnete Bahnen zu lenken. Wenn ich hier von geordneter Bahn rede, wenn ich von globaler Verfassung rede, dann möchte ich davon Abstand nehmen, unsere entwickelte westliche Demokratie zum Maßstab zu nehmen, sondern es geht um ganz elementare Fragen der Gewaltenteilung. Das heißt, so eine Verfassung soll beantworten, wo entsteht Legitimation auf diesem Planeten, wer führt diese Legitimation aus und wer wacht darüber, dass das auch alles so gemacht wird, wie es mal beschlossen worden ist. Ja? Und was heute fehlt, trotz Menschenrechtserklärungen noch und nöcher, ist eine Verbindlichkeit hinter diesen Menschenrechten. Wenn 171 Staaten eine allgemeine Menschenrechtserklärung unterschreiben und dann 169 Staaten sich nicht dran halten oder nur so weit, wie es ins politische Konzept passt, dann ist es für mich sehr, sehr traurig, weil ich auch in Deutschland nicht sehe, dass die Rechte, die dort verankert worden sind, für alle Menschen in diesem Land gilt. Jeder, der mal in einem Asylbewerberheim weiß, kann sich leicht vorstellen, worauf man sich da beziehen kann. Also, worum es uns geht mit dem Antrag 381, das ist es, eine Vision zu geben. Und ich denke, in einem Grundsatzprogramm kann man auch mal ein bisschen in die Sterne gucken, kann man auch ein Leitbild reinschreiben, was hier modular aufgebaut ist, was ergänzungsfähig ist, was man vertiefen kann durch Programmanträge. Ein Weg hin zu einer Welt, wie wir Piraten uns sie vorstellen mögen, ist ganz sicher auch eine friedliche Welt. Aber Frieden und Menschenrechte haben keinen Wert, wenn ich täglich um meine Existenz kämpfen muss. Wenn ich von Hunger, Krankheit, Gewalt bedroht bin, dann haben Menschenrechte für mich nachrangige Bedeutung. Deshalb sind wir alle in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass jedem Menschen auf dieser Welt ein Grundeinkommen, eine solide Ausbildung und eine echte Perspektive, sein Leben frei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben gegeben wird. Und dafür möchte dieser Antrag einstehen. Abschließend vielleicht noch ein kurzer Satz. Ich habe das Grundrecht auf Internet Zugang mit in diesen Antrag reingenommen, weil meines Wissens nach dieses Grundrecht noch nirgendwo offiziell definiert ist. Ich denke, wir haben heute mit dem Netz die Grundlage für eine globale Öffentlichkeit geschaffen. Und jetzt ist es an uns, dafür zu sorgen, dass auch jeder Mensch an dieser Öffentlichkeit teilhaben kann. Danke sehr. Ich bin Fotia Manatidis von der AG Außen- und Sicherheitspolitik. Und wir haben über mehrere Monate bis nach Potsdam einen Grundsatzantrag geschrieben, der verhältnismäßig gut ist, der 480. Aber wir haben auch weitergearbeitet. Und deshalb ziehe ich den 480 zurück, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, und empfehle euch 481. Danke. Danke. Ich muss natürlich trotzdem fragen, ob jemand 480 übernehmen möchte. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Okay, der Antrag gilt als zurückgezogen. Dann kommen wir jetzt zu PA 481. Du hast das Wort für 481. Hallo, ich bin der Alex und das ist der Björn. Wir vertreten hier die AG Außen- und Sicherheitspolitik und haben ein Grundsatzpapier für unsere künftige Außen- und Sicherheitspolitik, wie wir sie als Piraten leben wollen, zusammengestellt. Dieses Papier hat sehr viel Arbeit für uns verursacht. Und wir sind eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden. Es gibt einfach eine Leitlinie für unsere künftigen Bundestagsabgeordneten, wie sie dieses Thema behandeln müssen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir dies hier abstimmen und auch annehmen. Diese Grundsätze umfassen halt die Vorstellung, wie wir uns außenpolitische Maßnahmen der Piraten vorstellen, wie sie halt außenpolitisch agieren sollen im Bundestag. Wir wollen mit diesen Grundsätzen unseren Mandatsträgern eine Leitlinie an die Hand geben, wonach sie relativ flexibel agieren können. Diese 7 Punkte sind in langer Arbeit der AG Außen- und Sicherheitspolitik entstanden, sind durch mehrere Instanzen gegangen und stellen daher sozusagen das große Endergebnis dar. Ich werbe sehr dafür, diese Anträge anzunehmen, damit wir ein flexibles außenpolitisches Programm bekommen können. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.